today we will continue with allowing Christ to be our focus. Heute geht es weiter mit dem Thema zulassen, dass Jesus Christus unser Fokus ist. Allowing Jesus Christ to be our focus. Zulassen, dass Jesus Christus unser Fokus ist. There are many things that can be your focus. Es gibt viele Dinge, die dein Fokus sein können. But he wants our focus to be on him alone. Er will, dass unser Fokus auf ihm allein geht. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus talked about a single-minded. Jesus hat darüber gesprochen, über jemand, der einsinnig ist. Is he a single-minded man? Ein einsinniger Mensch. He wants our focus to be single. Er möchte, dass unser Fokus einsinnig ist. And not double. Und nicht doppelt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And if your mind, if your eyes is not single, your eyes will be double. Wenn deine Augen nicht fokussiert sind, werden sie abgelenkt sein. Praise the Lord. Hallelujah. The question is your mind, is your eyes, your heart single? Frage, sind deine Herzen, deine Gedanken fokussiert? Where is your heart? Wo ist dein Herz? Where is your focus? Wo ist dein Fokus? You know, a lot of us want to help Jesus. Viele von uns wollen Jesus helfen. But he said he is the only one that can do everything alone. Aber er sagt, er ist der Einzige, der alles allein tun kann. He can do all alone. Er kann alles alleine tun. All he needs from you is just you believe. Du musst einfach nur glauben. All he needs from you is that you trust in him. Du musst einfach nur vertrauen. All he needs from you is that your focus is in him. Unser Fokus soll auf ihm liegen. Halleluja. Amen. Amen. There are a lot of things we will quickly go through today. Es gibt viele Dinge, die wir uns angucken werden heute. If we go to Matthew 7, let us quickly go to Matthew 7. Matthäus 17. Matthew 7. Here he said in verse 13. 13. He said, enter ye in at the straight gate. Matthew 7 from 13. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Praise the Lord. Halleluja. He said we are to enter in at the straight gate. Wir sollen durch diese enge Pforte gehen. If your focus is not on Christ, you can never go in through that straight gate. Wenn dein Fokus nicht auf Christus liegt, wirst du niemals durch diesen engen Weg gehen können. Jesus said he is the gate. Jesus sagt, ich bin dieser Weg. Then in verse 14 it says, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. He said, straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life. You either take the gate that leads to life, or you take the gate that leads to death. Entweder nimmst du die Pforte, die zum Leben führt, oder die zu einem Tod führt. You are to choose the gate to go through. Du musst dich entscheiden, durch welche Pforte du gehst. Praise the Lord. Halleluja. There's a place I still want us to go. Let me see. In Luke 13. Lukas 13. Vers 24. He says, strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Ringt danach, Halleluja, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. He said, we are to strive to enter in at the straight gate. Wir sollen danach kämpfen, da durchzukommen. You know how many want to go through that gate. Wisst ihr, wie viele Leute durch diese Pforte gehen wollen? A lot of people want to go through that gate. Viele wollen durch diese Pforte gehen. Jesus said it here. Jesus sagt es hier. Viele wünschen sich, durch diese Pforte zu gehen. We want to go in. Viele wollen rein. Very gate, durch dieses Tor. Are not able to go in. Aber sie schaffen es nicht. If we go to James, go to the book of James. Jakobus. Praise the Lord. Halleluja. The book of James. Are we there, please? Chapter 1. Jakobus 1. He talks about a double-minded man. Es geht um einen Menschen, der abgelenkt ist. He said, a double-minded man is unstable in all his ways. Verse 8. Jakobus 1,8, ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in all seinen Wegen. If your eyes is not single, wenn deine Augen nicht fokussiert sind, if it is not Christ alone, wenn es nicht um Christus allein geht. In Vers 7 said, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. If you take your focus away from Christ, wenn du deinen Fokus von Christus wegnimmst, you will just blame yourself. Wirst du die Konsequenzen tragen müssen. You are the one that you will blame, you will regret at the end. Du wirst es bereuen. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. That is a double-minded man. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Praise the Lord. Halleluja. He wants our focus to be on him. Er will, dass unser Fokus auf ihn gerichtet and ist. Him alone. Auf ihn allein. And we are to know that everything in the Bible, they are based on grace and truth. Wir sollten wissen, dass alles in Gottes Wort auf Gnade und Wahrheit basiert. You see, you are to know that they are based on grace and truth. Alles basiert auf Gnade und Wahrheit. It's not just salvation. Nicht nur Erlösung. It's not just I am born again. Nicht nur ich bin wiedergeboren. Everything, you must know that everything they are based on grace. Du musst wissen. For grace and truth, and it's grace and it's truth. Alles auf seiner Gnade und seiner Wahrheit basiert. Making heaven is based on Christ's grace and his truth. Es in den Himmel zu schaffen, das ist eine Frage von Gnade. You see, making heaven is based on his grace. In den Himmel zu kommen, das ist eine Frage von Gnade und Wahrheit. You see, I'm not your grace, but und nicht deine Gnade, grace. Sondern seine Gnade. I'm not religious grace, but his grace nicht religiöse alone. Gnade, sondern seine Gnade allein. Not your effort, but his effort. Nicht deine Bemühungen, sondern seine Bemühungen. Not how you try. Nicht so, wie du dich versucht hast. You see, how you do, you have done your best. Du hast dein Bestes gegeben. You have been trying to do your best. Wir haben versucht, unser Bestes It's zu not geben. About your best. Es geht nicht um unser Bestes. It's about what he did for you. Es geht um das, was er für uns getan hat. Everything in the Bible is based on grace and is true. Alles basiert auf seiner Gnade und seiner Wahrheit. Let us go to 1 Timothy 2. 1. Timotheus 2. And that is why our focus should be on his grace and truth. Unser Fokus muss auf seiner Gnade und seiner Wahrheit sein. That is what he wants our focus to be. Darauf soll unser Fokus liegen. 1 Timothy. 1. Timotheus. Chapter 2. 1. Timotheus 2, Vers 4 und 5. He said, who will have a man to be saved and to come unto the knowledge of the truth? He's talking about God here. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Who will have a man to be saved? And to come unto the knowledge of his truth. You see, it's not just to be saved alone, also to come to the knowledge of his truth. Nicht nur errettet zu werden, sondern auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. To be saved alone cannot take you to heaven. Errettet zu sein bringt dich nicht in den Himmel. It is to come to the knowledge of his truth. Sondern zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. You see, to come to the knowledge of his truth. Zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. That he is your savior. Dass er dein Retter ist. Praise the Lord. Hallelujah. And to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. In Vers 4 he said it is not to be saved alone. In Vers 4 sagt, es ist nicht nur gerettet sein, but also to come to the knowledge of truth. Aber auch zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. It means just to be saved is not enough. Einfach nur erlöst zu sein reicht nicht. Just to be saved is not enough. Erlöst zu sein reicht nicht. You can't still You can't be saved, you know, according to the salvation of this world. Nach der Erlösung dieser Welt. What people look at, what people see as salvation. Das, was Menschen als Erlösung sehen. And at the end, you cannot make heaven. Und am Ende bist du nicht im Himmel. Praise the Lord. Hallelujah. I will not go into details concerning that. Maybe next week. Amen. Amen. That a lot will be saved, but they cannot make heaven. Viele sind errettet, aber werden nicht in den Himmel gehen. Because you come, a lot are saved through just, they believe they are saved through just following the Ten Commandments. Und viele sind errettet und glauben, dass sie diese Errettung durch die 10 Gebote You see, just following the rules and regulations. Durch Regeln, die sie befolgen. I'm taking their focus away from Christ. Nehmen ihren Fokus von Christus weg. I'm taking their focus away from grace completely. They don't want to hear anything about the grace of God and the truth of our Lord Jesus Christ. Sie wollen nichts über die Gnade und die Wahrheit von Jesus Christus hören. They hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. Anytime the truth comes, die Wahrheit kommt, sie hassen es. You know, to just pray the prayer of salvation is not enough. Das Erlösungsgebet zu beten reicht nicht. You see, I'm going to church is not enough. Zur Kirche zu gehen reicht auch nicht. You see, we pray day and night is not enough. Tag und Nacht zu beten reicht auch nicht. Jesus talked about the Pharisees. Jesus spricht zu, über die Pharisäer. He said they love to pray. Sie lieben es zu beten. They love to pray. Sie lieben es zu beten. But that is not salvation. The real salvation, the true salvation of Christ. Ich gehe wahrhaftig. You see, to pray and pray and pray. Beten und zu beten. He said the Pharisees love to pray. Die Pharisäer lieben es zu beten. But that does not mean they are saved. Das heißt, dass sie erlöst sind. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. His grace is what he did for us. Seine Gnade ist das, was er für uns getan hat. What he paid for. Was er gezahlt hat. What he suffered for. Was er gelitten hat. What he worked for. Was er gearbeitet hat. He paid with his blood. Er hat mit seinem Blut bezahlt. That is his grace. Das ist seine Gnade. You see what he paid for with his blood. Was er gezahlt hat mit seinem Blut. Amen. Amen. His truth is what. Then let me just quickly talk about this also, concerning his grace before I go to the truth. Grace is also what you allow him to do through you. Gnade ist auch das, was du zulässt, was er durch dich tut. Grace is also what you allow him to do through you. Gnade ist auch das, was du zulässt, was er durch dich tut. Will you allow him to do the job through you? Lässt du zu, dass er das Werk durch dich tut? Or you want to do it yourself? Willst du es allein tun? Grace is what you allow. You allow him to do through you. Gnade ist das, was du zulässt, was er durch dich tut. Amen. Amen. His truth is what he revealed to us. Seine Wahrheit ist das, was er uns offenbart. In John 16, 13. Johannes 16, 13. Talks about the spirit of truth. Da geht es um den Geist der Wahrheit. That will reveal everything about the truth to us. Der uns alles über die Wahrheit offenbaren wird. Let us go there, please. John 16. Johannes 16. Verse 13. He said, howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. You see, he will guide us into all truth. Er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. That we are ready to receive the truth. Aber sind wir bereit, diese Wahrheit we zu empfangen? We receive the truth when the truth empfangen comes. Wir diese Wahrheit, wenn sie kommt. Will the truth not be too hard for us to listen? Wird die Wahrheit nicht zu bitter sein für uns? Will the truth, you see, will the truth supposed to save us? Die Wahrheit sollte uns retten. Will the truth not take us away from Christ. Aber wird uns die Wahrheit nicht weg von Christus? You see that we don't want it, but that because it's just too hard. Dass wir es nicht wollen, weil es einfach zu hart ist. Praise the Lord. Halleluja. He said the spirit of truth will reveal the truth to us. Der Geist der Wahrheit wird uns die Wahrheit offenbaren. Revealing everything of Christ to us. Wird uns alles von Christus offenbaren. Amen. Amen. But are we ready? For the truth. Oder sind wir bereit für die Wahrheit? Do we allow the truth to have root in us? Lassen wir zu, dass die Wahrheit Wurzeln schlägt in uns. You see, people will say they want the truth. Leute sagen, sie wollen die Wahrheit. But how much do you want the truth? Wie sehr willst du diese Wahrheit wirklich? If the truth really comes to you, die Wahrheit wirklich zu dir kommt, will you accept it? Wirst du es akzeptieren? Will you receive it? Wirst du es empfangen? Because some truth are so hard. Denn einige Wahrheiten so hart, so bitter. So bitter. Praise the Lord. Halleluja. And also he chooses who to flow through. Und er entscheidet sich, durch wen er fließt. God chooses who to flow through. Gott entscheidet sich, durch wen er fließt. You know, if he wants to make any connection, wenn er verbinden will, he is the one to do, to make the connection. Er ist derjenige, der verbindet. He is the one that we are to listen to. Er ist derjenige, dem wir zuhören sollten. He chooses who to flow through. Er entscheidet sich, durch wen er fließt. You know, sometimes we want him to flow through us. Manchmal wollen wir, dass er durch uns fließt. He is looking for somebody to go through. Und er sucht nach jemandem, durch den er gehen kann. But he knows when to go through you. Aber er weiß, wann er durch dich gehen and kann. And he knows who to use, who to go through, to do whatever he wants to und do. Er weiß, wen er nutzen kann. I'm here today. It's not according to my will. Ich bin nicht hier aus meinem eigenen Willen. It is all about him. Es geht nur um Jesus Christus. If it is flesh, I will not even be here. Aus dem Fleisch wäre ich nicht hier. But I thank God. Aber ich danke meinem Gott. Because grace is also what you allow him to do through you. Denn Gnade ist auch das, was du zulässt durch what dich. You allow him to do through you. Was du durch grace. Was du zulässt, das ist auch Gnade. That I'm here today is by his grace. Dass ich heute hier bin, ist alles durch seine Gnade. Though it's so difficult. Es ist schwierig. Why is it so difficult? Wieso ist das schwierig? Because of the hardness of man's heart. Wegen der Härte des menschlichen Herzens. Because of how man, how we, how people hate Christ. Die Art und Weise, wie Leute Christus hassen. How we hate the truth. Wie Menschen, wie wir die Wahrheit hassen. You know, we say we love Christ. Wir sagen, wir lieben Christus. If you really love Christ, wenn wir Jesus wirklich lieben, we love the truth. Dann lieben wir die Wahrheit. And that is why when truth is being revealed, wenn die Wahrheit offenbart wird, it will either take you further to Christ or take you away from him. Entweder wird es dich näher an Christus rücken oder es wird dich von Christus verscheuchen. You see, if you do not allow the Holy Ghost to help you, wenn du nicht zulässt, der Heilige Geist dir hilft. Jesus knows this time how it's going, how things are going to be. Jesus weiß, wie die Dinge sein werden. That's why he said we need a helper. Sie sagt eher, dass wir einen Helfer the brauchen. The Holy Ghost that we are to depend on. Den Heiligen Geist, auf den wir uns verlassen sollen. That is to help us. Der uns helfen soll. That we can judge, we can accept the truth. Dass wir die Wahrheit akzeptieren können. And receive it. Und es akzeptieren. Because you can't be saved. Denn wir können erlöst sein. I bet without his grace and his truth, you will go to hell. Aber ohne seine Gnade und seine Wahrheit wirst du in die Hölle gehen. I don't know if you understand. You know, you can't be saved. Du kannst erlöst sein. Today, what do we call salvation? Was nennen wir heute Erlösung? Yeah, pray the prayer. Bete einfach das Gebet. Then start going to church. Und dann geht zur Gemeinde. Start having relationships. Start having relationship with God. Hab Beziehung mit Gott. You see, listen to the word of God. Hör dem Wort Gottes zu. You know, you can go to the church and still go to hell. Wir können zur Kirche gehen und trotzdem in die Hölle gehen. You can read the Bible and still go to hell. Wir können die Bibel lesen und dennoch zur Hölle gehen. You can pray a lot of prayer and still go to hell. Du kannst viel beten und trotzdem in die Hölle gehen. Again, Jesus said to the Pharisees. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt. He said they love to pray. Sie lieben es zu beten. But that is not salvation. Aber das ist nicht die Erlösung. But today that is what we call salvation. You don't love to pray. Was wir heute Erlösung nennen, dass er liebt es zu beten. Until it is grace and truth. Erst wenn es Gnade und Wahrheit ist. You will not make heaven. Erst dann schaffst du es in den Himmel. Even Paul said it. He said, I have to be careful. Auch Paulus hat gesagt, ich muss vorsichtig sein. If care is not taken, wenn ich nicht aufpasse, that others will go, I will not go. Werden es andere schaffen ins Paradies zu Jesus Christus, aber ich nicht. Because it's not about what we see. Denn es geht nicht um das, was wir sehen. Nobody can see your spirit that is saved. Keiner kann deinen Geist sehen. But on that day, the Lord will ask you, aber why an dem Tag wird Gott dich fragen, weshalb bist du hier? Why are you qualified to be here? Wieso bist du qualifiziert, in den Himmel zu kommen, zu mir? What are you going to say? Was wirst du dann sagen? Are you going to say you tried your best? Sagst du, ich habe mein Bestes gegeben? Oh, it's what Jesus did for ich habe für you. Dich gearbeitet? Oder wirst du sagen, es geht um das, was Jesus getan hat? Ich habe die Kirche nie verpasst. You see, I prayed. Ich habe gebetet und gebetet. You see, I was just everything was I was just listening to the message all the time. Ich habe mir immer die Predigten angehört. But it's just grace and it's truth. Aber es geht um Gnade und Wahrheit allein. That will take us to him. Das wird uns zu ihm bringen. Grace is the door. Gnade ist die Tür. And Jesus is our grace. Und Jesus ist unsere Gnade. He is the gate. Er ist das Tor. We have read the place that said we should enter through the narrow gate. Wir sollen durch diese enge Pforte gehen. Praise the Lord. Halleluja. You know, a lot will say, I have ministry. Viele sagen, ich habe eine Gemeinde. I have, you see, there were a lot of people. Ich habe viele Projekte gemacht. You see, a lot of things that I did for you. Viele Sachen in deinem Namen getan. You see, grace is not what you did. Gnade ist nicht das, was du tust. You see, it's not your doing, but Christ's doing. Deine Werke, sondern seine Werke. It is not what you did for God. Nicht das, was du für Gott getan hast. Or what you did for your parents. Oder was du für deine Eltern getan hast. Oder für dich selbst getan hast. It is what Jesus did for you. Es geht um das, was Jesus and für dich getan hat. You allow Jesus to do through you. Und was du zulässt, was Jesus durch you dich see, tut. You see, those things you allow him to do through you may be so hard. Diese Dinge, die du durch dich zulässt, sind vielleicht hart. Because the truth sometimes so bitter. Weil die Wahrheit manchmal bitter ist. But you allow him to do it. Aber du lässt zu, dass er es tut. You allow him because you need him. Denn du brauchst ihn. Because it's all about him. Denn es geht nur um ihn. And his truth is also who he wants to use. Und seine Wahrheit ist auch das, was er nutzen will. Who he wants to flow through. Durch wen er fließen will. He knows who he wants to use. Er weiß, durch wen er wirken will. He is the savior and not you. Denn er ist der Retter, nicht du. You know, sometimes we want to be the savior. Wir wollen manchmal der Retter sein. Sometimes we want him to flow through us. Manchmal wollen wir, dass er durch uns fließt. I don't know who is going to help me. Ich weiß nicht, wer mir helfen wird. If it is somebody here or somebody jemand outside. Hier oder jemand draußen. I don't know somebody who the Lord is going to go through. Ich weiß nicht, durch wen der Herr wirken wird. To do the job, to help, to bring up, you see, to be my helper. Mein Helfer zu sein. You see that the Holy Ghost is going to go through. Durch wen der Heilige Geist gehen wird. You see, I don't even know the person. Ich kenne die Person. And that's why you know in the natural world, once you do good to people. In der natürlichen Welt, wenn du Menschen etwas Gutes tust, you expect that good in return. Erwartest du etwas Gutes zurück. But in the kingdom of God, beim Königreich Gottes, when you do good to people, wenn du Menschen etwas you Gutes don't tust, expect that good from the people in return. Du erwartest because das Gute you don't von know Leuten, where the return is coming du weißt nicht, von wo dieses Gute kommt. Praise the Lord. Halleluja. Allow him to be the savior. Lass zu, dass Jesus der Retter ist. Allow the people. Hello, the people. When I say people, I mean parents, children, brothers and sisters, friends. Freunde, Familie. You see, like Papa always say, your neighbor and dein your Nachbarn, deine Mitarbeiter. Allow them to see Christ pray. Lass zu, dass sie Jesus feiern, nicht dich. In Luke 6. Let us go to Luke 6. Lukas 6. I know we know all this place. Ich weiß, wir das wissen. But we still need a reminder. Wir müssen uns daran erinnern. We need a reminder. God does not want to take anything from you. Denn Gott will nichts von uns nehmen. You know, I love my children. Ich liebe meine Kinder. Let me go into it one after the other. He gave it to me. Luke 6. Lukas 6. Vers 26. 26. Luke 6, 26. Woe unto you when all men shall speak well of you, for so did their father to the false prophet. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. He said, woe unto you. Wehe euch. When men, you see, the natural man shall call you good. Wenn der natürliche Mensch dich gut nennt. You see, when natural people call you good. Natürliche Leute dich gut nennen. Woe unto you. Wehe dir. Because if you really choose Jesus. Wenn du dich wirklich für Jesus entscheidest. You know, they hate Jesus. They are going to sie hassen Jesus, das sind wir, die auch dich hassen. It's a must. Das ist ein Muss. They call you good. Sie nennen dich gut. And not Christ good. Und nicht Christus. Beware of their praise. Wehe vor ihrem Lob. If you choose Christ, wenn ich für Christus entscheide, reject them, und sie verweigerst, and reject them, und sie verweigerst, will they praise you? Werden sie dich feiern? You see, the question is, if you choose Christ, wenn ich für Christus entscheide, and reject them, und sie verweigerst, will they praise you? Werden sie dich feiern? Let us go to Psalm 111. Psalm 111. Praise the Lord. Halleluja. This message is for me also. Diese Botschaft ist auch für mich. Because he wants my focus to be on him. Und er will, dass mein Fokus auf ihm bleibt. Sometimes I even want the flesh to praise me. Manchmal will ich, dass das Fleisch mich lobt. But I thank God for his word. Aber ich danke Gott für sein Wort. I always take me back that if they praise me or not, it doesn't matter. Ob man mich lobt oder nicht, ist egal. All I want is Jesus is praised. Ich will einfach nur, dass Jesus gelobt wird. In Psalm 111, Vers 10. He says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. You see? The fear of the Lord. Die Furcht des Herrn. You know, if you fear the Lord, you will choose the Lord. Wenn du den Herrn fürchtest, wirst du dich auch für den Herrn entscheiden. Whoever you fear, you choose. Du wirst dich für die Person entscheiden, für die du um die du dich fürchtest. You see, my choosing God is the beginning of wisdom. Dass ich mich für Gott entscheide, ist der Anfang meiner Weisheit. And it's the beginning of knowledge. Ist der Anfang von Erkenntnis. You know, sometimes we are so hardened. Manchmal sind wir so verhärtet. Our heart is so hardened. Unser Herz ist so verhärtet. You see, and because of that, we don't want to choose God. Deswegen wollen wir uns nicht für Gott entscheiden. And in Proverb 1, you see, it said the fear of the Lord. Die Furcht. It is the beginning of knowledge. Das Herrn ist der Anfang der Weisheit. That is Proverb 1:7. You understand? Sprüche 1:7. We may even go there. Praise the Lord. Halleluja. You know, I thank God for God's children. Ich danke Gott für seine Kinder. That have learned to choose God, no matter what. Die gelernt haben, sich für Gott zu entscheiden. You know, egal, was ist. So manchmal kann es schmerzhaft sein. Praise the Lord. Halleluja. I am here today. Ich bin heute hier. You know, Africa, we love grandchildren so much. In Afrika, wir lieben Enkelkinder. We love grandchildren so wir lieben Enkelkinder so sehr. For me not to listen, our first grandchild, we have not even seen this baby since he has been born. Wir haben unser erstes Enkelkind noch gar nicht gesehen. Praise the Lord. Halleluja. Though it's so painful. Auch wenn es schmerzhaft ist. But I have learned to choose Jesus. Ich habe gelernt, mich für Jesus praise zu entscheiden. The Lord. Halleluja. You see, because he said the flesh profited nothing. Denn das Fleisch nützt nicht. I love them too much to ich liebe sie them. Zu sehr, um mich für sie zu entscheiden. You see, I love them too much to choose my son, to choose the daughter. Ich liebe diese Menschen zu sehr, dass ich mich für diese Menschen entscheide. So I have to choose God. Deswegen muss ich mich für Gott entscheiden. Because I want them to be saved. Ich will, dass sie errettet werden. Praise the Lord. Halleluja. In Proverb, let's go to Proverb 1. Sprüche 1. There are other things in my life that I'm still praying that the Lord should help me to always choose him. Es gibt andere Bereiche in meinem Leben, Amen, in denen ich möchte, dass der Herr mir hilft, mich aus freiem Willen für ihn zu entscheiden. You see, because every day in our life we take decisions. Jeden Tag haben wir eine Entscheidung zu treffen. Are we going to always choose him? Wenn wir uns immer für ihn entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. You know, we can choose him today, tomorrow we are not choosing him. Wir können uns heute für ihn entscheiden, aber morgen wieder. You see, every day is he going to be choosing Jesus? Werden wir uns jeden Tag für Jesus entscheiden. Amen. Amen. Proverb 1:7. Sprüche 1:7. He said, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. But fools despise wisdom and instruction. Nur Toren Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. He said, fools despise wisdom and instruction. Nur Narren verachten Weisheit und Zucht. The truth is wisdom. Die Wahrheit ist Erkenntnis. You see? But if you despise it, if you reject it, verweigerst, if you hate it, the truth, sie hasst die Wahrheit, the Bible call you a fool. Nennt die Bibel dich ein Narren. Praise the Lord. Halleluja. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, of knowledge. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. I thank God for God's children here. Ich danke Gott für die Kinder Gottes in dieser Gemeinde. Though it has been so hard, auch wenn es schon hart gewesen ist, folgen wir Jesus Christus. But because we do not see it hard at all. Für uns ist es nicht hart. Because the Holy Ghost makes it so easy. Der Heilige Geist macht es einfach. But the world, you know, the world will see it. They have their cities. They are going to see it that way. But it doesn't matter. Für die Welt sieht es hart aus, aber es ist egal. Praise the Lord. Halleluja. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. The truth of Jesus Christ is our instruction. Die Wahrheit von Jesus Christus ist unsere Zucht. His truth is our instruction. Seine Wahrheit ist unsere Zucht. He said in verse 8. Vers 8. My son, hear the instruction of your father. And forsake not the law of your mother. You see, our new parents. Unsere neuen Eltern, Gottes Wort. The word of God as your mother. Gottes Wort als Mutter und Vater. He said, don't despise or forsake the instruction, which is the truth. Verwirf diese Wahrheit nicht. The truth that he will reveal to us. Diese Wahrheit, die er uns offenbart. He doesn't want to take anything away from us. Er will nichts von uns wegnehmen. He doesn't want to take my grandchild away from me. Er will mir meinen Enkel or my son away from me. Er will mir auch nicht meinen Sohn wegnehmen. He want me to have them. Er will, dass ich das habe. You see, whatever you want to have, you better give that thing to Jesus. Immer du haben willst, übergebe diese Sache lieber Jesus. Allow him to keep it. He is the one that can help you. Er ist aufbewahrt, denn er ist derjenige, der es aufbewahren kann. You see, because if he is not keeping it, wird der Teufel etwas aufbewahren. This is so one person, one of the two must keep whatever you have. Einer der beiden wird das halten, was du hast. Will you allow Satan to keep it? Wird der Teufel es halten? Will you know his job? Denn du kennst seine Aufgabe. You know you know what he's after. Du weißt, was er tut. You better allow Jesus to keep. Lass lieber zu, dass Jesus to keep whatever you love so much. Das aufbewahrt, was du liebst. Praise the Lord. Hallelujah. My son, hear the instruction of your father, and forsake not the law of their mother. For they shall be an ornament of grace unto your head, and chains about your neck. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said in verse 10, my son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, come with us, let us lay wait for blood. Let us look privily for the innocent without cause. Let us swallow them up, alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. We shall find our precious substance. We shall find our houses with spoil. Cast in the lot among us. Let us all have one purse. My son, walk not thou in the way with them. Refrain thy foot from their path. Praise the Lord. Hallelujah. You have to listen to Christ. Wir müssen Christus zuhören. There are a lot of things that through so many things that Satan wants to steal from God's children. So viele Wege, auf die der Teufel von uns stehlen will. You see, don't look at those that are making it without Jesus. Schau nicht auf die es angeblich schaffen ohne Jesus Christus. Don't look at them. They might even be going to church. Vielleicht gehen sie sogar zur Gemeinde. You see, because going to church is not salvation. Aber zur Kirche gehen ist nicht Erlösung. Vielleicht lesen sie sogar mehr Bibel als du. Sie wissen sogar viel mehr als du. Praise the Lord. Halleluja. You see, but don't allow them to entice you. Lass nicht zu, dass sie dich verführen. You see, but they want to entice you. Aber sie wollen dich verführen. You see, we are one with our family. Wir sind eins mit unserer Familie. You see, no matter what, we are still ja, was ist, wir sind eins. I'm one with Jesus. Aber ich bin eins mit Jesus. That's enough for me. Das reicht mir. Praise the Lord. Halleluja. Because, you know, the friend of the world is die Freunde the enemy dieser Welt, of God. Die Feinde Gottes. I don't know. Amen. Amen. For their foot, for their feet run to evil and make haste to shed blood. You know, it's when people kill that they see as shedding blood in the natural world. In der natürlichen Welt glaubt man, dass Blutvergießen erst passiert, wenn jemand gestorben ist. You see, to shed blood. Blut zu vergießen. In the spirit world, it's when you reject Christ. Ist, you are shedding blood. Christus verweigert. You are ignoring his blood. Verweigerst du, understand? Du ignorierst you sein see, Blut. You are wasting his blood. Du verschwendest sein Blut. You see, the blood is of no use das to you. Blut ist für dich if you zwecklos. Remember his blood, wenn du dich an sein Blut erinnerst, you will not shed blood. Wirst du kein Blut vergießen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Surely, even the net is spread in the sight of any bear, and they lay wait for their own blood. They lack privilege for their own lives. So are the ways of everyone that is greedy of gain, which taketh away the life of the owners thereof. Amen. Amen. Verse 20, wisdom cried without. She uttered her voice in the street. She cried in the chief place of concourse, in the opening of the gate in the city. She uttered her words, saying, how long, ye simple ones, will you love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't want us to hate his truth. Er will nicht für seine Wahrheit hassen. No matter how bitter it is. Egal wie bitter sie ist. Love his truth. Liebe seine Wahrheit. And tell the Holy Ghost to help you to follow it. Und sag dem Heiligen Geist, der helfen soll, dieser Wahrheit nachzugehen. I thank God for Jenny here especially. Ich danke Gott für Jenny hier besonders. Because, praise the Lord. Hallelujah. I know how difficult it was for her. Ich weiß, wie schwierig es war für sie. That you now take the, you see, the knowledge, you see, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. She now takes the fear of the Lord as the beginning of wisdom. Für sie ist jetzt die Furcht des Herrn der Anfang ihrer Weisheit. I know the fear of mother, of father, of brothers and sisters. The fear of the son. Furcht vor dem Sohn. The fear of what the world are going to say. Die Furcht vor dem, was die Welt sagen wird. You know that of my grandchild and my son. Zum Beispiel über mein Enkelkind und meinen Sohn. A lot have asked me, have you seen your grandchild? Viele haben mich schon gefragt, hast du dein Enkelkind schon gesehen? I always tell them no. Ich sage immer nein. Praise the Lord. Halleluja. I'm not ashamed to say no. Ich schäme mich nicht nein zu sagen. Because if you choose Jesus, you will so be so proud of it. Wirst du stolz darauf sein? Yeah, sometimes they don't even ask. Some people ask why. Einige fragen wieso. Why? They look at it, maybe it's the distance. Sie denken, es ist wahrscheinlich wegen der Entfernung. But it's not about the distance at all. Wherever Jesus is not welcome, I'm not welcome there. Wo Jesus nicht willkommen ist, da bin ich auch nicht willkommen. You see, that is my life today. So sieht mein Leben heute aus. You see, I have chosen to love what he loves and hate what he hates. Ich habe mich entschieden, das zu lieben, was er liebt, und das zu hassen, was er hasst. I know he hates evil. Ich weiß, dass er das Böse hasst. So I hate what he hates und likewise. Weiß, er hasst auch. Praise the Lord. Hallelujah. And I know that there is persecution in choosing God. Und ich weiß, dass Verfolgung folgt, wenn man Jesus Christus nachfolgt. There is persecution, a lot of persecution. Viel Verfolgung kommt. But if you look at Paul, Paulus zum Beispiel. You see how when he was called Saul. Als er noch Saul hieß. You see how he persecuted God's children. Wie er die Kinder Gottes verfolgt hat. You know the God children, they did not even give up. Kinder Gottes haben nicht aufgegeben. But he was trying to persecute them more. Aber er hat versucht, sie noch mehr zu verfolgen. But along the line, he became saved. Aber dann wurde er erlöst. You see, in that persecution, whatever way they are persecuting you, they are going to be saved. Sie werden noch errettet werden. Praise the Lord. Halleluja. You see, you leave the Lord to do his job. Du lässt zu, dass der Herr sein Werk vollbringt. The fear of the Lord is to choose the Lord. Die Furcht des Herrn bedeutet, den Herrn, sich für den Herrn zu entscheiden. And again, you will choose whoever you love. Look at verse 29 of Proverbs 1. Sprüche 1, 29. He said, for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They hated knowledge. Sie hassen die Erkenntnis. And they refused to choose the Lord. Sie haben sich geweigert, sich für den Herrn zu entscheiden. You know, if you refuse to choose the Lord, wenn du dich gegen den Herrn entscheidest, you hate knowledge. Hast du die Weisheit? You know, the Lord told me, he said, we have to leave them on the street. Sie hat mir gesagt, wir sollen sie auf der Straße lassen. He said, we have to leave them on the street. Wir sollen sie auf der Straße lassen. He is the Savior, and not Retter, me, and nicht not ich, you. Nicht du. And he knows who to go through und to weiß, save them. Er weiß, wen er gehen muss, um sie zu retten. Amen. He doesn't want anyone to perish. Er will nicht, dass irgendjemand zugrunde geht. You see, to choose the Lord. Is to choose them. Sich für den Herrn zu entscheiden heißt, sich für sie zu entscheiden. And to reject the Lord is to reject them. Und den Herrn zu verweigern heißt, sie zu verweigern. You know, there are a lot of people around us. Es gibt viele Leute, die um uns sind. He said, let them leave them on the street. Lass sie auf die Straße ziehen. You are not their Savior. Du bist nicht ihr Retter. Allow Christ to be their Savior. Lass zu, dass der Herr ihr Retter ist. In Luke 14. Lukas 14. We were there on Sunday. We will still go there today. He said, hate all. Hasse alles. Leave them on the street. That is the meaning of that. Hate all. Hasse alles. Lass sie zurück. You see, hate all. Hasse alles. Let us go there. Let us go there and see. Luke 14. Lukas 14. From verse 25. And there went great multitude with him, and he turned and said unto them, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Er zog aber eine Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. To hate all is to leave them on the street. Alles zu hassen heißt, sie auf der Straße zurückzulassen. He said, yes, leave them there. Lass sie da liegen. It is better they are there. And they make heaven that they are in, that they are in the palace, and they make heaven. Es ist besser, dass sie auf der Straße sind und zu Christus kommen, als dass sie im Palast leben, aber in die Hölle gehen. He said, it is better they are there on the street. Besser, dass sie auf der Straße sind. They make heaven. Das ist ein Himmel. Than you are their savior, als dass du ihr Retter and they make heaven. Und sie in die Hölle gehen. He said, you are to hate yourself. Du musst dich selbst hassen. Before we go to this very place of hating yourself, let us go to that leave them on the street. Lass sie auf der Straße zurück. That he gave me. In Matthew 18. Matthäus 18. Matthew 18. Let's go to Matthew 18. Praise the Lord. Halleluja. Matthäus 18. We know how painful it is. I know I'm from there. Wir wissen, wie schmerzhaft es ist. I know what it is. Ich weiß, was es bedeutet. But I have learned to love what he loved. Ich habe gelernt, das zu lieben, was Jesus liebt. Das zu hassen, was Jesus hat. I have learned to listen to him. Ich habe gelernt, ihm zuzuhören. You know how many years do we spend here on earth? Wie viele Jahre sind wir hier auf Maybe Erden? 150. Vielleicht 150. But we are going to live with Christ forever. Aber mit Christus werden wir für immer leben. And those going to hell, they are going to be in hell forever. Die, die in die Hölle gehen, werden für immer in die Hölle gehen. You see, if you leave them on the street, how long are they going to be on the street? Wie lange werden sie auf der Straße bleiben, wenn sie It's dort zurücklässt? Nicht für immer. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Matthew 18, verse 8 and 9. He said unto them, Then he said, Wherefore, if your hand or your foot offend thee, cut them off, and cast them from thee. It is better for thee to enter into life, heart or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see what I have just said? That he said, it is better you leave them on the street and they are able to make heaven. Es ist besser, sie auf der Straße zurückzulassen und dass sie dann es in den Himmel schaffen. Then you see they are in the palace where they make sie im Palast sind, aber in die Hölle gehen. And we know the word of Jesus. Kennen die Worte von he Jesus. He said, what shall it profit a man? Was bringt es einem Menschen? If he profit the whole world. Wenn er die ganze Welt gewinnt. If he live in the palace. Wenn er im Palast lebt. If he live in a beautiful house. Wenn er in einem schönen Zuhause lebt. A beautiful flat, a beautiful country. In einem schönen Land. But lose your soul. Aber seine Seele dabei verliert. Praise the Lord. Halleluja. How long are you going to live in that beautiful Wie lange wirst du in einem schönen Haus wohnen? Nicht für immer. It's not forever. Nicht für immer. It's a matter of time. Ist eine Frage der Zeit. Praise the Lord. Halleluja. Take it out. Let it go. Leave them on the street, is what he said. Lass sie auf der Straße liegen. Verse 9. Vers 9. And if your eye offend thee, pluck it out. He said, remove it. It's better you go to you make heaven with one without eyes. Es ist besser, dass du blind in den Himmel gehst. It's better you make heaven with one eye. Es ist besser, dass du than you going to hell with the two eyes. Dass du mit zwei Augen in die Hölle geworfen wirst. What is different from that of palace? Is it different? Ist anders als das mit dem Palast. Is it just the same? Es ist das Gleiche. You see, that they are on the street does not mean they are going to hell. Heißt, dass sie in die Hölle gehen. You see, it is better we make heaven than make it hell. Es ist besser, in die Hölle zu gehen, als in die Hölle. Praise the Lord. Halleluja. You know, we are not even after the things of this world. Mir geht es nicht um die Dinge dieser My Welt. My focus is where he is. Mein Fokus liegt auf ihm. I want to be there with him on that day. Ich will mit ihm an diesem Tag sein. I want to be there. I don't want anything that will take me out. Ich will nicht irgendwo anders sein, irgendwo. You see, he can come tomorrow. He can come next year. You know, he can come at any time. Er kann zu jeder Zeit kommen. But are we prepared? Also sind wir bereit? Sind wir vorbereitet? And if your eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hell. He said, let them live on the street. Lass sie auf der Straße leben. If they make heaven on the street, wenn sie es auf der Straße in den Himmel schaffen, it is better than ist besser. They make, it is better than they in a palace and they are in hell. Also, dass sie wohl behütet und gemütlich in einem Palast in die Hölle gehen. We always want to prevent them from going to street. Wir wollen sie immer davon abhalten, auf die Straße zu gehen. We always want to prevent them from the street. Wir wollen nicht, dass sie auf der Straße auf einmal leben. You know, Moses did not choose palace. Moses hat sich nicht für den Palast entschieden. You know, in Hebrew 11, let us go to Hebrew 11. Hebräer 11. Hebrew 11. From verse 24 to 27. About all, you will help us to read. Yes. Hebrew 11. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 11, from 24 to 26. Durch Glauben weigern sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter der Frau zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu befürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren als sehr, sehr ihn. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Who will reject that today? Wer würde das verweigern heute? Who will reject that today? Wer würde so einen Titel verweigern? You say, a son of a king. Sohn eines Königs. The son of a president. Sohn eines Präsidenten. Niemand würde sowas verweigern. Praise the Lord. Halleluja. You know, to choose God is so interesting. Sich für Gott zu entscheiden ist so interessant. If Moses have rejected the Lord, hätte Moses den Herrn verweigert, he could have still be dead today. He could have not still be alive today. Wäre heute auch nicht am Leben. But now he is with the Lord. Aber jetzt ist er beim Herrn. Not in hell. Und nicht in der Hölle. You see, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He said, verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. It's not about a beautiful palace. Es geht nicht um einen wunderschönen Palast. You know, heaven. Jesus said, I'm going to prepare a place for you. Jesus sagt, ich werde einen Ort für dich vorbereiten. How many days did he spend to create the earth? Wie viele Tage hat er gebraucht, um den Himmel vorzubereiten? Sechs. You see, since he left, seitdem er gegangen ist, tausend von Jahren, he has been preparing our place. Hat er diesen Ort vorbereitet. How will that place be? Wie sieht dieser Ort just aus? Imagine it. He said, in my father's house are many mansions. Im Haus meines Vaters sind viele Put Wohnungen. Something here. Let us go to John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Hallelujah. We will not choose. Wir werden uns nicht für die Welt entscheiden, Amen. Wir werden uns für Jesus entscheiden. It's not difficult. Das ist nicht schwierig. We have a helper. Wir haben einen Helfer, den Heiligen Geist. That he always helps. I've never said that I've not seen my grandchild. Ich bereue es nicht, dass ich mein Enkelkind nicht gesehen habe. Ich freue mich, dass ich mich für Jesus entschieden habe. He's greater than the sin. Es ist größer als irgendwas zu sehen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, I rejoice that Father, my joy is that I'm always telling him. Telling him, Father, thank you for helping me to dass choose. Dass du mir hilfst, dich zu entscheiden. That I'm able to choose. Dass ich in der Lage bin, mich für dich zu entscheiden. Und die Welt zu verweigern. Praise the Lord. Hallelujah. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. That where I am, there you will be also. Don't you want to be where the Lord is? Willst du nicht da sein, wo der Herr ist? If you want to choose, du musst entscheiden. If you want to be where he is. Du da sein willst, wo Jesus ist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because you can be there, but Your loved ones are not here. Du kannst da sein, aber deine Familie ist auf einmal nicht da. You see, they are not there. You see, the tears that will be there on that day. Diese Tränen. When you see your mother, your father, your friends, the people in hell. Dass Menschen, die um uns herum waren, hier auf dieser Welt in der Hölle sind, das wird schmerzhaft sein. Praise the Lord. Halleluja. You see, you cannot compare it to what you are seeing when you see them on the street today. Du kannst diesen Schmerz nicht vergleichen mit dem Schmerz, den du vielleicht hast, dass du sie nicht gesehen hast oder dass sie auf der Straße leben. At least they are not in hell. Sind sie nicht in der Hölle. Aber in der Hölle werden sie ewiges Leid verspüren. Willst du zulassen, dass sie da hingehen? Praise the Lord. Halleluja. Don't take the 5 minutes enjoyment and destroy the everlasting enjoyment that the Lord has for them. Lass dich nicht für die 5 Minuten Genuss ein und sorg dafür und löse damit das ewige Leid aus. Hebrew 11 again. Hebräer 11, Vers 26. He said, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Praise the Lord. Halleluja. I thank God for Moses. Danke Gott für Mose hier. There's no help. There's no. They don't even know Holy Ghost as a helper. Da war kein Heiliger Geist. We don't have excuse today. Heute haben wir keine Ausreden. Dass wir zulassen, dass der Teufel uns besiegt. That's for allow Satan to win. Dass der Teufel gewinnt. Wir haben keine Ausrede. You see, look at Moses here. Die Mose hier. He says, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Praise the Lord. Halleluja. For he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured. I see him who is invisible. See him who is invisible. Seh den Unsichtbaren. Amen. See the Lord, see Jesus that is invisible. Seh auf Jesus, der Unsichtbare. That your mother cannot see, your father cannot see, people cannot see him, but you see him. Aber du siehst ihn. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You see, you let your focus be on him. Lass zu sein Fokus. What is invisible, what the world cannot see. Was die Welt nicht sehen kann. That you can see. Aber du kannst es sehen. Praise the Lord. Halleluja. That they cannot see him does not mean he does not exist. Nur weil sie ihn nicht sehen können, heißt nicht, dass er nicht da ist. He's there, he's existing. Da existiert. Praise the Lord. Halleluja. And so on and so forth. Amen. Amen. Praise the Lord. In verse 25, look at verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. You see, he said for a season, for some time. Vergänglichen Genuss für eine kurze Zeit. You see, for some time compared to forever. Im Vergleich zur Ewigkeit. Praise the Lord. Halleluja. You see, everything of this world here for some time. Alles auf dieser Welt ist für eine bestimmte Zeit. You see, it's for some time. Es ist vergänglich. Amen. Amen. You see, how many years can man live here on earth? Wie lange lebt der Mensch hier auf Erden? Vielleicht 150 Jahre. You see, for a season. Für eine Zeit. For a season. Für eine gewisse Zeit. Er verweigert diese Zeit. And just embrace of that of everlasting. Und akzeptiere das Ewige. Praise the Lord. Halleluja. And we know of Lazarus. Wir kennen Lazarus. You know the story of Lazarus. Wir kennen die Geschichte von Lazarus. Who was left on the street. Der auf der Straße zurückgelassen he wurde. Was a beggar. Er war ein Bettler. But he made heaven. Aber er hat es in den Himmel geschafft. Who know that? Praise the Lord. Halleluja. You know, Lazarus was a beggar. Lazarus war ein Bettler. But that you're a beggar does not prevent you from making heaven. Aber wenn du ein Bettler bist, heißt nicht, dass du nicht in den Himmel gehst. If that sickness will kill you, does not mean you will not make heaven. Und dass diese Krankheit dich getötet hat, heißt nicht, dass du nicht in den Himmel gehst. If the Bible said he was full of salt. Er war voll von Geschwüren. Was so poor. Er war so arm. I thank God that they left him on the street. Ich danke Gott, dass er auf der Straße zurückgelassen wurde. Dann hätte man ihn vielleicht von der Straße weggenommen. Vielleicht wäre er nicht in der Lage gewesen, das in den Himmel zu lassen. He was a beggar. Er war ein Bettler. and not a manager. Und kein Manager. He was a beggar. Ein Bettler. Lazarus was left on the street. Lazarus wurde zurückgelassen. He was a beggar. Er war ein Bettler. That he made heaven. Und hat es in den Himmel geschafft. How many years? Wie viele Jahre? Did he spend? War er auf der as Straße? A beggar. Compared to where he is now. Zu dem Ort, an dem er jetzt ist. Praise the Lord. An dem er heute you ist. You know, Jesus talks about Lazarus. Jesus spricht über Lazarus. You know, we are to compare where is forever for what is that to what is just for a season. Wir müssen das Ewige mit dem Vergänglichen vergleichen. We want to save them. Wir wollen sie retten. If you want to save them, it's not rejecting Christ. Sie zu retten heißt nicht, Jesus Christus zu verweigern. It's giving them to Christ. Das heißt, sie Jesus Christus übergeben. You see, once you choose Christ, you are giving them to Christ. Du übergibst sie Jesus Christus. Once you choose them and reject Christ. Wenn du sie entscheidest und Jesus you are taking them away from him. Verweigerst, dann nimmst du Jesus von ihnen weg. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Luke 19. Lukas Let us 19. Go there. I still love that place. Let us go there. Luke 19. Sometimes, you know, when things happen, Dinge passieren, I go to the Lord and say, Father, gehe ich zum Herrn. Am I making mistakes? Ich sage, Vater, mache ich gerade Fehler? Bin ich falsch? Liege ich irgendwo falsch? I want your direction. Ich will deine Anweisung. I want you to tell me the right place. Ich will, dass du mir sagst, wo es right geht, things. Was das Richtige ist. No, when we close here the other day. On Sunday. Letzten Sonntag, als wir als die Kirche gemeinsam zu Ende war, gab er mir nachts, als ich schlief, all diese ganzen Sachen. In Luke 19. Lukas 19. Sorry, Luke 16. Lukas 16. From verse 19. He said, there was a certain rich man which wore clothes in purple and fine linen and fierce and fed sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at the gate, full of sore. You see, this man was a beggar. Dieser Mann war ein Bettler. He was poor. Er war arm. He was on the street. Er auf der Straße. He was left on the street. Er wurde zurückgelassen. He said, leave them on the street. Lass sie auf der Straße zurück. And desired to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sore. You know, when we see that today, we will not wenn be happy. Wenn wir sowas sehen, wir werden traurig. We will be so sad when we want wir to save Mitleid. Them. Wir hätten diesen Drang, diesen Menschen zu helfen. I'm not saying that we are not to save people. Ich sage nicht, dass wir Leuten nicht helfen sollen. But let it be what Christ wants you to do. Aber lass zu, dass das ist, was Christus will. He's not supporting evil. Nicht das Böse unterstützen. He's not allowing evil to keep on reigning. Nicht zulassen, dass das Böse regiert. He's not allowing evil to keep on winning. Das Böse ständig gewinnt. He's not rewarding evil. Aber das Böse belohnen. You know, so many times we reward evil. Oft belohnen wir das Böse. Ha! You know, today look at everywhere. Separation, division, divorce everywhere. Überall gibt es Spaltung, Trennung. They are enjoying it. The people are enjoying it. People are supporting them. Genießen. In one way or the other. Diese falsche Freiheit. Leute unterstützen diese falsche Freiheit. People enjoy it, they have two homes. Sie haben zwei. You see, they can go to their mother's house, they can go to their father's house. Sie haben the other side. Sie können zur einen Familie gehen oder zur anderen. Sie lieben diese Patchwork-Familien. You see, they love it so much. Sie lieben das. But God said, I hate it. Aber Gott sagt, ich hasse das. He said, I hate ich hasse putting away. Es, dass Dinge getrennt Malachi. Werden, gespaltet werden. He said, I hate putting ich hasse away. Die Trennung. How will we love what he hates? Wie können wir das lieben, was or er hasst? What und we, das unterstützen, what he was er hasst? It's evil. Das ist bösartig. I thank God that Lazarus was left on the street. Ich danke Gott, dass Lazarus auf der Straße and he was able wurde to make heaven. Und es in den Himmel geschafft hat. I heard from a man. He said he was talking. He talked about some Africa. They are regretting that. Why are they born Africans? Es gab einen Pastor, der darüber gesprochen hat, dass dass er von Afrikanern gehört hat, dass die es bereuen, dass sie als Afrikaner geboren worden sind. And they don't love it. Sie hassen ihre Nationalität. Because they can see with you know the five senses. This place is rich, that place is poor. Weil sie vergleichen ihre Lage und die Lage der anderen Menschen, der Weißen oder der Menschen, die einfach in der westlichen Welt aufgewachsen sind. I thank God of who I am. Aber ich danke Gott für das, was ich bin, ob schwarz oder weiß. What matters is now that I have relationship with Christ. Das ist, dass ich eine Beziehung mit Jesus Christus habe, mit dem wahrhaftigen Gott. You see, and these people, if you were born, the next man said, maybe if you could have been, if you were born in Europe, or Asia, or you know all this country, you see, maybe you could have not even known God. Now you have relationship with a true God, but you are still regretting because you don't know who you are. Und der Pastor hat gesagt, es ist so traurig, weil dass diese Menschen bereuen, was sie sind, obwohl wären sie vielleicht was anderes, wären sie vielleicht woanders aufgewachsen, hätten sie diesen Gott niemals kennengelernt, dem sie heute dienen. Jesus said that it's so hard for a rich man to go. Jesus sagt, es ist so schwierig für einen reichen Menschen in das Königreich Gottes zu gehen. That it would be more easy than for a head of a camel to pass through the eye of a needle. Das ist einfacher, dass ein Kamelkopf durch ein Nadelöhr geht. Look at here today. Guck dir diesen Ort hier an. You see, they depend on the government. Die Menschen verlassen auf die Regierung, auf ihre Arbeit. They depend on their money. Auf ihr Geld. It's all about, it's all, you know, everything, they are available. Alles ist verfügbar, alles ist in Reichweite. Man braucht Jesus nicht zu vertrauen, um in den Urlaub zu fahren oder um ein Haus zu besitzen oder irgendwas Großes zu machen. Just like the rich man here. You see, where we have just read in verse 19. Noch wie der Reiche. This is so rich. So reich. But now in hell. Aber jetzt in der Hölle. He won't have the savior in hell. There's no savior in hell. Er wollte einen Retter in der Hölle, aber es gibt keinen Retter in der Hölle. If you are not savior, you can never be errettet bist, wirst du auch nicht dort errettet sein. Praise the Lord. Halleluja. If you're saving them from the street, it's not of Christ, but of love. Wenn du sie aus Liebe errettest und nicht aus Christus, you are doing more harm than good. Dann fügst du mehr Schaden als schadest du diesen Menschen. If you're saving them, we take them to hell. Wenn deine Errettung sie in die Hölle bringt. You see, you're saving them is choosing. It's loving what God hates. He hates putting away. Und deine Errettung, that alone, das is enough for you. Unterstützt, was Gott hasst. Das reicht schon, ein Urteil darüber zu fällen. He said, leave them on the street. Lass sie auf der Straße zurück. It is better they make heaven on the street. Es ist besser, dass sie auf der Straße zu Christus finden. Than they make hell in the palace. Als wenn sie im Palast in die Hölle gehen. Now to yourself. I want to talk about yourself in Luke 16, verse 26. He talks about himself, you are going to hate yourself. Du wirst dich selbst hassen. Myself, for example. Ich selbst zum Beispiel. Again, I love my grandchild. Ich liebe mein Enkelkind. I love my son. Ich liebe meinen Sohn. I love my. You see, it is painful that for you know. You don't even understand. Nobody except if you have been there. Das kannst du nicht verstehen, es sei nur bis da gewesen. But he said I have to hate my own life. Aber er hat gesagt, ich muss mein eigenes Leben hassen und ihm folgen. It is not what I love. Es geht nicht um das, was ich liebe. It is what he loves. Und das, was er liebt. It is not what I want. Nicht das, was ich will. But what Christ wants. Was Christus will. It is choose Christ and not choose them. Und nicht für sich für die Welt Because entscheiden. Because it is when you choose Christ. Wenn ich mich für Christus entscheide, you choose them. Dann entscheide ich mich auch für sie. You know, if you choose Christ, well, immediately you choose Christ, you are choosing them. Wenn du dich für Christus entscheidest, entscheidest du dich für sie. He take care of them. He will take er care gibt of them. Acht auf sie. Rejecting Christ is rejecting them. Jesus zu verweigern heißt sie zu verweigern. You see, you are choosing them does not mean you are choosing them and rejecting Christ does not mean you are choosing them. Dass du dich für sie entscheidest und gegen Jesus, das wird sie nicht retten. And also that you choose Christ does not mean you lose them. Und dass du dich für Jesus entscheidest, heißt nicht, dass du sie verlierst. You know, that you choose Christ does not mean you lose them. Let us go to just sie verlierst. Familiar place. Yeah, Mark 10. Let's go to Mark 10. Markus 10. Let us see what Jesus said there. Give them to Christ. Übergebe sie Christus. Let him take control. Lass zu, dass er Let him take in Kontrolle care ist von der Situation. Mark 10. Markus 10. From verse 28. 28. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee. I left my mother, I left my father. Wir haben alles we left all. I left my son, I left my grandchild. For your own sake, for you. Für dich, ja. Peter said, we have left all. Jesus sagt, wir haben alles zurückgelassen. And have followed wir sind dir nachgegangen. Even the fish business, we left it. Auch they left it. Unser Geschäft, unser Job. You see, we had to make money. They left it. Geld verdient haben. Praise the Lord. Halleluja. People will not leave what we had to make money today. Aber Leute würden to follow Christ. Ihre finanzielle Quelle nicht zurücklassen, um Christus nachzufolgen. It's always that place first. Es geht immer erstmal um die finanzielle Quelle. Amen. Amen. And Jesus answered and said, Verily I say unto you. There is no one that had left house, or brethren, or sisters, or father, or mother. He is not a thief. Then Jesus is kein Dieb. Amen. He is not a thief. Er ist kein Dieb. Praise the Lord. Hallelujah. He said, there is no one that have left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or child, or children, or land, or grandchildren. Let me add that one. Oder Enkel. For my sake and the gospel's. But he shall receive a hundredfold now in this time. You see, he doesn't want to take anything from us. Er will nichts von uns nehmen. He said he will receive a hundredfold. A hundredfold of mother, a hundredfold of father, a hundredfold of everything. Hundertfältig alles. Of houses and brethren and sisters and mothers and children. Alarms with persecution. There's going to be persecution. Jesus said it. Jesus hat es versprochen. People are going to laugh at you, make fun of you, hate you. For it, my brother, you see, your mother's brother, your family, your father's family. They are going to hate you for it. Why are you not there for your father? Why are you not there for your mother? Why are you not there? But why are they not there for Christ? Aber sind sie nicht da für Christus? That is the question you are to ask. Das ist die Frage. Why don't you choose Christ? Wieso entscheidest du dich nicht für Jesus? So that I listen. Damit ich zuhöre. Praise the Lord. Hallelujah. He said with persecution and in the world to come eternal life. But many that are first shall be last and the last first. Because the truth is so bitter. Und die Wahrheit bitter ist. And nobody will want it. Und niemand will das hören. Now Jesus himself, before he left, he knew how difficult the truth is. Und Jesus wusste, wie schwierig diese Wahrheit ist. How the natural man cannot grasp it. Wie der natürliche Mensch diese Wahrheit nicht akzeptiert. That's why he said we need the help of the Holy Ghost. Er sagt, wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Go to the Holy Ghost. Geh zum Heiligen Geist, damit er dir hilft. So that you are able to accept and receive. Damit du in der Lage bist, zu akzeptieren und die Wahrheit zu empfangen, to love what he loves, das zu lieben, was er liebt, hates. Das zu hassen, was er hasst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. I choose Christ. Ich entscheide mich für Christus. To save them. Dass er sie rettet. You see, I choose Christ to save them. Ich entscheide mich für Christus, er sie Though rettet. Though it's painful. Auch wenn es Schmerz that I've chosen Christ to choose them. Ich habe mich für Christus entschieden. You see, so that I can choose them. For me to choose them is to choose Christ. Ich für sie zu entscheiden, dass ich für Christus. Nee, sich für Christus zu entscheiden heißt, sich für sie zu entscheiden. You see, though they will hate me for it, for sie mich dafür hassen werden, für eine for Zeit. For a season, for just for a season, Zeit. For a season. Zeit. Later they will tell you thank you. Aber später werden sie sich bedanken. In Matthew 16, look at what Jesus said in Matthew 16. Matthäus 16. Thank you for not listening to me. Danke, dass du mir nicht zugehört hast. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 16, 24. Matthäus 16, 24, 25. They said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. Whatever you want to save without Christ, retten you are going ohne to Jesus, lose wirst du verlieren. Rejecting Christ, you see, if you ignore the word of God, wenn du Gottes Wort ignorierst, you want to save life, du wirst you are going to lose that life. Wirst du das Leben verlieren. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Do we understand that? Whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Whatever we love, give it to Christ. Übergebe es Christus, damit er es für dich aufbewahrt. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. And not them. Und nicht für sie. Stop choosing them. Hör auf, dich für Stop sie listening to them. Hör auf, ihnen zu Listen to Christ. Hör Christus This message is allow your focus to be in Christ. Die Botschaft ist heute, dass wir uns dass wir es zulassen, uns auf Christus zu fokussieren. I did not let it go to lose them. Ich habe es nicht losgelassen, damit ich sie verliere. Praise the Lord. Halleluja. I let it go to find ich habe es losgelassen, damit ich sie finde. Leave them on the street for Christ. Lass sie auf der Straße für Christus. You know, even Paul talks about leaving them unto Satan for their spirit to be saved. Paulus spricht davon, Menschen dem Satan zu übergeben, damit ihre Seele wenigstens erlöst, errettet wird. 1 Corinthians 5:5. 1. Korinther 5:5. To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. He said for the destruction of the flesh. Die Zerstörung des Fleisches. So that their spirit may be saved. Damit der Geist errettet wird. You know, I'm not after here on earth. Ich bin nicht, mir geht es nicht um das, was hier auf Erden ist. If I did not find anything on earth, I don't care. Wenn ich nichts auf Erden hier finde, das ist mir egal. Because for me it is not about here. Und mir geht es nicht um diese Welt. Our victory here. Unser Sieg hier auf But he Welt. Said it. But Jesus said it. Und Jesus hat es gesagt. He said it in Mark 10, verse Markus 10, 30. He shall receive hundredfold. Dass wir hundertfältig empfangen werden. I'm not doing it because of the hundredfold. Ich tue das nicht wegen diesem Even there is no hundredfold. Auch wenn es kein hundertfältiges gibt. Ich entscheide mich dennoch für Jesus. Praise the Lord. Halleluja. But I thank him that there is still hundredfold. Ihm, dass es eine Belohnung dafür gibt, ihm treu zu sein. You see, no hundredfold, I could have still chosen. Denn auch ohne Belohnung hätte ich es trotzdem getan. Because say it's not about me, it's Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. He doesn't want to take anything Er will from nichts us. Von uns nehmen. Er ist kein He Dieb. Is not a thief. Er ist kein Dieb. He is not. He is a giver. Er ist ein Geber. You know John 10:10. Let us go to John 10. Johannes 10:10. You know sometimes you know you will not know that it, you will come to that place where the truth can be so bitter. Manchmal glaubt man, dass man an einen Punkt kommen wird, an dem die Wahrheit bitter ist. You know when the people that were here before. What happened to them? Die Leute, die vorher hier in der Gemeinde waren. And because they could not accept the truth. Weil sie die Wahrheit nicht empfangen konnten, nicht akzeptieren konnten. And because of that, you Deswegen see, and people would point fingers and say, ah, they could not understand, they could not, why don't they choose Jesus? Und Leute werden vielleicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, weshalb konnten sie sich nicht für Jesus entscheiden? Was ist denn so schwer daran? You see, you know how bitter the truth is. Und wisst ihr, wie bitter manchmal die Wahrheit sein kann? Es braucht den Heiligen Geist, um das zu akzeptieren, um es zu empfangen. In John 10:10. Johannes 10:10. Jesus is not a thief. Jesus ist kein Dieb. But a giver. Ein Geber. Praise the Lord. John 10:10. He said, the thief cometh not, but to steal, to kill, and to destroy. I am come, that they might have life, and that they might have it more abundantly. Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't want to take your mother, your father, or friends away from you, your wife or husband. Frau, Ehemann. He said, I want to give them to you overflow. Im Überfluss aber. You know, whatever he gives to us, he does so good. It's good. Praise the Lord. Hallelujah. The blessing of the Lord makes us rich. Der Segen des Herrn macht uns reich. And added no sorrow. Und fügt kein Leid hinzu. If it is not Christ, there are a lot of sorrow. Aber ohne Christus folgt viel Leid. If our focus is not on him, wenn unser Fokus nicht auf ihm liegt, we will be deceived. Easily deceived. Wird man uns einfach hintergehen können. If we do not live, learn to live by his faith. Wenn wir nicht lernen, durch seinen Glauben zu wandeln, be rooted in his faith. Verwurzelt zu sein in seinem Glauben, we will be easily deceived. Wird man uns schnell irreleiten können. Matthew 28. Let us go to Matthew 24. Matthäus 24. He said, and except those days should be shortened. Verse 22 to 24. 22 bis 24. Amen. Are you there yet? Help us to read it. Matthäus 24, 22 bis 24. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun und werden möglich auch die Auserwählten zu verkehren. And I said, those days should be shortened. There should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. For there shall rise false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders. In so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Praise the Lord. Halleluja. If the elect are not rooted, wenn die Auserwählten nicht verwurzelt sind, if you are not rooted, wenn du nicht verwurzelt bist, if your focus is not in Christ, dein Fokus nicht auf Christus liegt, you will be deceived. Wird man dich verführen können. Wir sehen, wohin die Welt geht. Viele Auserwählte werden verloren gehen. In Luke 18:8, look at what Jesus said in Luke 18:8. Lukas 18:8. Luke 18:8. Because how things are going today. In dieser Welt laufen. Luke 18:8. Lukas 18:8. Are we there? Okay, Father, are you there? You have English? Mm-hmm. Can you help us to read it? Therefore, if the hand or the foot offend thee, cut them off. Lukas 18:8. It's not Martin. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? You see that? He said, when he comes, will he find faith on the earth? Wird er Glauben auf der Erde finden? Praise the Lord! When Jesus comes, will he find anyone that is saved? Wird er noch jemanden finden, der gläubig ist? Will everybody be carried away? Oder wird jeder weggeleitet, verführt? Verwirrt sein. Look at that of Noah. Schau dir Noah an. More than 100 years. 100 Jahre. Only 8 Predigen und Warnen, aber nur 8 Leute haben gehört. Only 8. Nur 8 Leute. At that time there was no computer. Damals gab es kein Internet. The class of now. There is opportunity to live the life of Satan everywhere. Es gibt so viele Türen zum Satan. Praise the Lord. Halleluja. I tell you that he will avenge speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Shall he find faith on the earth? Wird er den Glauben finden auf Erden? And that's why Paul was always worried about God's children. Aber Paulus war besorgt um die Kinder Gottes. And that's why I'm also worried about you. Zum Beispiel auch Sorgen um euch. Because of your faith. Um euren Glauben. Your faith. Euer Glaube. Matters to me a lot. Ist mir sehr wichtig. In 1. Thessalonians 3. 1. Thessalonicher 3. Will he find faith on earth? Wird er Glauben auf Erden finden, wenn er kommt? 1. Thessalonicher 3, Vers 5. For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. So worried about them. Er war so in Sorge. Asking how are they? Wie geht es ihnen? Was ist los bei ihnen? Sind sie noch im Glauben? Because that is what matters. Denn das zählt. So still hold on to Jesus. Dass sie immer noch Jesus festhalten. Because who can wait for 20 years? Und wer kann 20 Jahre lang warten, a child from the Lord? Um ein Kind vom Herrn zu bekommen? If care is not taken, the saint will be deceived. According to Jesus. Jesus, wenn wir uns nicht in Acht nehmen, werden selbst die Auserwählten in die Irre geleitet. Who can wait for 20 years to get a husband? Wer kann 20 Jahre warten, zu heiraten? 20 Jahre warten und noch immer an Gottes Wort festhalten. Who can wait for 20 years for just a child? Er kann 20 Jahre auf ein Kind warten, just like Abraham. Wie Abraham. Er kann 20 Jahre auf eine Familienzusammenwiederführung warten. If care is not taken, the saint will be deceived and say there is no God. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir Gott verweigern und das Wort verweigern. You see, who can wait for 20 years to now have the word the Lord wants him to? Wir können 20 Jahre auf den Reichtum des Herrn warten. 20 years. 20 Jahre. How long can you wait? Wie lange kannst du warten? He asked me that question. Das hat er mich gefragt. He said, how long can you wait? Wie lange kann ich warten? How long can we wait? Wie lange können wir warten? In Luke 14, let us read from verse 28. Go to Luke 14. Because we have to know if we are how long we are going to wait. Wir sollten wissen, wie lange wir warten können. We have to know how long. How long are we going to wait? Wie lange werden wir warten können? That did. Thank you. You know, so many they give God time. Viele Leute geben Gott einen Zeitraum. Now, if it's too much, I cannot bear it any longer. 2 bis 3 Jahre kann ich warten, aber danach ist vorbei. It's too much. Dann reicht es mir. Look at from verse 28. He said, for which of you intending to build a tower, sitteth not down first and contend the cost, whether he has sufficient to finish it. Lukas 14, Vers 28. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung? How long can you wait? Wie lange kannst du warten? I don't know if you are, if it takes forever, I will wait long. Ob es für immer dauert, ich werde warten. You understand? If it takes forever, I'm going to wait. You know? It doesn't matter the time. Es ist egal, wie lange es dauert. Die Zeit ist nicht mein Herrscher, es ist nicht mein Führer, sondern du bist mein Führer. Praise the Lord. Halleluja. He said, which of you, if you want to build any house that we not plan? You see, if you want, you see, he said that you have to know. Du solltest wissen, you see, how long can wie lange you du wait? Warten kannst. Don't give God time. Gib Gott nicht einen Zeitintervall. Lass es für immer ist. Das ist offen. Praise the Lord. Halleluja. Because you know, giving God time. Gott einen Zeitintervall Satan, zu geben. Right, du gibst auch dem Teufel einen Zeitintervall. You are telling Satan, du sagst dem Teufel, just have patience, sei geduldig. In 2-3 Jahren habe ich satt und dann kannst du zuschnappen. Praise the Lord. Halleluja. You see, don't give him time. You see, he said, how long can we wait? Wie lange können wir warten? There's something I saw just on that day. Was it on Sunday? On Monday morning. Was it on Monday morning when I woke up? I came to you. I said it to Papa. The Lord just raised up my hand. Praise the Lord. Halleluja. He said it's time for his strength and power, more anointing. Just this hand. So, like, you know, after playing boxing, you know how they raised their hand up? That's how he raised my hand. There was something that wanted to disturb me, but he could not. They just raised it up like this. Am Montagmorgen hat der Heilige Geist mir gezeigt, wie er meine Hand hochgehoben hat, so wie nach einem Boxkampf, wenn der Schiedsrichter die Gewinnerhand hochhebt. Und so hat der Heilige Geist es bei mir gemacht und gesagt, hier noch mehr Salbung. You know, I told Papa, then I went to Messi. Ich habe das meinem Ehemann gesagt und ich habe es auch meiner Tochter gesagt. You know, sometimes we think that is the end of problem. Manchmal denken wir, das ist das Ende der Probleme. Remember when David was anointed. Erinnert euch, als David gesalbt wurde. That was not the end of das war nicht das Ende der Probleme. King Saul have not pursued him then. Damals, da hatte König Saul ihn noch nicht im Visier. Praise the Lord. That means the focus on me. Das heißt, fokussiere dich auf mich weiterhin. See, allow me to be everything. Lass zu, dass ich alles für dich allow your, my focus to continue. Dass mein Fokus weiterhin bleibt. Your focus to continue be on me. Dass mein Fokus weiterhin auf ihm praise bleibt. The Lord. Halleluja. Amen. Amen. How long can we wait? Wie lange können wir warten? Verse 29, he said, least happily after he had laid the foundation and is not able to finish it. All that behold it began to mock him. You know, if you give him 5 years, 3 years, 2 years, I did not even know. As I was writing it, he was giving it to other people, other God's children to also write. He gave it to Mercy. Mercy said, Mercy said he gave me the same thing to write down. Heute Morgen erzählt, dass der Herr mir gesagt, mich gefragt hat, wie lange kann ich warten? Und sie hat mir gesagt, dass sie gestern Abend vor dem Einschlafen genau das Gleiche auch aufgeschrieben hat. Dass der Heilige Geist sie auch gefragt hat, wie lange kannst du warten? Wie lange kannst du warten? Praise the Lord. He wants us to allow him to be him forever. Er will, dass wir zulassen, dass es uns für immer und um ihn geht. Allow it to be Christ forever. Dass es uns für immer um Christus geht. Don't listen to whoever is laughing. Hör den Spöttern nicht zu. Don't listen to any noise that is coming from anywhere. Hör nicht den Geräuschen zu. People are going to laugh. Die Leute werden lachen. Jesus. He said they laugh at Jesus come. Sie haben ihn ausgelacht, verspottet. They laugh at him. But that does not mean anything. Was heißt nichts? Praise the Lord. Halleluja. They can laugh. Sie können lachen. Then in verse 30 said the same thing too. Amen. Amen. How long can we wait? Wie lange können wir warten? And he said we have to know how long we can wait. Wir sollten wissen, wie lange wir warten können. Are we ready to wait forever? Sind wir bereit für immer zu warten? Oh, Daddy, are we ready to wait forever? Sind wir bereit für immer zu warten? Even when it looks as if nothing is working, will you still be there? Wirst du dennoch standhaft bleiben? Will you still be there? Stehst du when everybody are laughing? Wenn alle lachen? Everybody pointing finger. Wenn alle mit dem Finger will zeigen? Will you still be there? Wirst du dennoch da sein? Yes, I will be there. Ja, ich werde da sein. Because it's not about es geht nicht um mich. They are laughing, it's not loud. They are not laughing at me. They are laughing at mich Jesus. Aus. Sie lachen Jesus aus. And that's how to continue. Und so gehen wir weiter. See that anything coming is coming immer to kommt. Him. Es kommt da zu he's ihm. Been thrown at him. He's been thrown on him. Es wird auf ihn that's how you can stand. So kannst du standhaft bleiben. The laughing is not das about you. Es geht about um dich. Es geht um Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let me see. We close early today. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I will not go to other places. Let us just stop here. Amen. Amen.